Thema: Männerrollen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die Bilder thematisieren typische Männerrollen in unserer Gesellschaft. Das erste zeigt die klassische und auch ältere Rolle des Mannes. Er ist das Familienoberhaupt, das ausschließlich für seinen Beruf lebt. Er ist seit mehreren Jahren um den Aufbau seiner Karriere bemüht. Dieser Typ Mann ist ambitiös und zeigt am Arbeitsplatz Dominanz seinen Angestellten gegenüber. Ihm ist bewusst, dass er einer traditionellen gesellschaftlichen Erwartung gerecht wird, wenn er für den Lebensunterhalt seiner Familie sorgt. Denn so tat auch sein Vater und dessen Vater und so weiter. Er ist die Karriereleiter emporgestiegen und sagt typischerweise in der letzten Sekunde den geplanten Kinoabend mit seinem Sohn ab, weil im Büro noch etwas dazwischen gekommen ist. Doch in letzter Zeit ist auch ein neues, völlig anderes Männlichkeitsbild im Entstehen. Das wird exemplarisch auf dem zweiten Foto dargestellt. Ein junger Vater, der mit seinem Sohn spielt. Für moderne, junge Väter diesen Typs sind Karriere und Nachwuchs gleich wichtig. Daher schränken sie sich bewusst ihrer Familie zuliebe in der Karriere ein. Dieser Mann würde eher eine Videokonferenz mit seinen ausländischen Partnern absagen, als seinen Sohn vor dem erwarteten Kinobesuch enttäuschen. Diese Männer scheinen kein Problem damit zu haben, Haushalt, Kindererziehung, Karriere und ihre neue Vaterrolle aufeinander abzustimmen. Wenn es sein muss, gehen sie statt der Mutter in Elternzeit. Die Vater-Kind-Beziehung ist einer der wichtigsten Werte für sie. Daher werden sie später keine Schuldgefühle haben, dass sie ihre Kinder vernachlässigt haben sollen. Ich glaube, diese emotionale Bindung zwischen Vater und Kind wird das alte Klischee über die Männerrollen bald völlig überschreiben. Und nicht zuletzt, Männer sind Vorbilder für ihre Kinder. Verbreitet sich also dieses neue Männlichkeitsbild immer mehr, wächst eine neue Generation der Jungs heran, die diese Vaterrolle für selbstverständlich hält. Es ist dann gut für alle Beteiligten. Kids müssen nicht auf die Gesellschaft ihrer Väter verzichten. Väter genießen diese Vorbildfunktion und machen ihre Frauen stolz. Natürlich geht es in bestimmten Berufen leichter als in anderen. Ärzte, die auch nachts arbeiten müssen, oder Anwälte, die viel unterwegs sind und sich mehr oder weniger ihrer Klienten anpassen müssen, können ihren Wochenplan viel schwerer managen. Freiberufler oder gar Künstler haben es leichter. Geschicktere Väter können also beides erreichen: gute Väter sein und führende Positionen besetzen. Sie kommen zur Einsicht, dass ein ausgeglichener Mann motivierter arbeitet. Sie haben eben zwei Gesichter. Sie zeigen Milde als Vater und Strenge, sogar Unerbittlichkeit als Chef. Dazu bedarf es aber Mut, Konsequenz und Ausdauer. Ich glaube, mein Vater ist genau dieser Typ. Ich sehe ihm an, dass seine Arbeit ihm sehr viel bedeutet, aber bei Weitem nicht alles. Oft kommt er vom Arbeitsplatz früher nach Hause oder sagt wichtige Meetings ab, weil er es für wichtiger hält, mich zum Training zu fahren. Wenn ich mal verheiratet bin, würde ich gerne so einen Partner haben.